Kapitel 3 Aufgabe 3.1b Manfred Weber aus Frankfurt besucht den Hauptsitz der Firma Bühler in Thun. Der Exportleiter der Firma, Herr Salzmann, lädt Herrn Weber zum Abendessen ein. Herr Weber, darf ich Sie irgendwann diese Woche zum Abendessen einladen? Gern, Herr Salzmann. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Würde Ihnen Donnerstag passen? Ja, das wäre prima. Da habe ich nichts anderes vor. Gut. Essen Sie gern Chinesisch? Ich kenne nämlich ein sehr gutes chinesisches Restaurant, das Restaurant Lotus. Die Küche ist ausgezeichnet und die Atmosphäre dort finde ich sehr angenehm. Es tut mir leid, aber die chinesische Küche schmeckt mir nicht besonders. Wie wär's dann mit einem traditionellen Schweizer Restaurant? Ja, ehrlich gesagt wäre mir das lieber. Dann kann ich zwei Restaurants empfehlen. Die Burg oder das Restaurant König. Die Burg ist in Steffisburg, also nicht weit von Thun. Das Restaurant hat eine Freiterrasse. Da kann man wunderbar draußen sitzen. Aber das Restaurant König hat, glaube ich, die bessere Speisekarte. Dann gehen wir doch ins Restaurant König. Gut, dann reserviere ich einen Tisch für Donnerstagabend. Wann und wo sollen wir uns treffen? Ich hole Sie so um 6:30 mit dem Auto von Ihrem Hotel ab. Vielen Dank für die Einladung, Herr Salzmann. Ich freue mich drauf.